Der Handydieb. Huhn Henrietta hockte auf einer Bank vor dem Rathaus und wippte auf und ab. Ah, spielst du immer noch Körnerknacken auf meinem Handy, Henrietta? Es ist das beliebteste Spiel, das es derzeit gibt. Auch Bürgermeisterin Gutherz, die gerade vom Joggen kam, wippte jetzt mit. Oh, ich liebe diese kleine Ohrwurm-Melodie. Oh, du hast doch bestimmt Durst vom vielen Picken. Ich gebe dir etwas Wasser. Die Bürgermeisterin brachte das Huhn zu einem Wassernapf, der ein paar Meter weiter auf dem Boden stand, und griff auch selbst nach ihrer Flasche. Ja, das war genau das Richtige. Dann drehte sie sich wieder zur Bank um. Nanu, wo ist mein Handy? Oh, ich weiß genau, ich habe es hier liegen lassen. Herr Jemine, ich rufe besser gleich Hilfe. Oh, ach ja, das geht ja gar nicht. Auch Kathi war mit ihrem Handy beschäftigt. Juhu, neuer Rekord! Der Krach weckte Katzi, die neben ihr im Gras lag und sofort aufsprang. Was hast du, Katzi? Erschrocken legte Kathi ihr Handy weg und lief ihrer Katze hinterher, die gerade auf das Dach des Hundesalons kletterte. Katzi, komm da runter, das ist gefährlich! Die Warnung kam zu spät. Katzi saß bereits fest. Ich muss sofort Hilfe rufen. Aber womit? Hä? Warte, wo ist mein Handy geblieben? Nur wenige Meter entfernt saß Herr Pfeffer vor seinem Restaurant in der Sonne. Mit dem Handy in der Hand. Ja, gewonnen! Was ist das? Er ließ das Telefon auf dem Stuhl liegen, ging um die Ecke und schaute verwundert auf seine Mülltonnen. Na sowas, wer hat die umgeworfen? Und das war noch nicht alles. Hey, wer hat meine Melonen geklaut? Ich bestell wohl besser mehr. Das gibt's nicht. Wo ist mein Handy? Das war verschwunden. Vor der Einsatzzentrale tobten die Fellfreunde unterdessen über die Wiese. Also wenn du Bello rufst, sagen alle anderen Polo. Und dann musst du versuchen, uns zu finden. Das klingt super leicht. Aber nicht, wenn deine Augen verbunden sind. Oh, okay. Bello! Polo! Mit verbundenen Augen rannte Marshall los. Bello! Polo! Ich glaube, ich höre Zuma da. Marshall flitzte nach links, genau auf einen der Futternäpfe zu. Wow! Sky schaffte es zwar gerade noch, den Napf beiseite zu schieben, trotzdem stolperte der kleine Feuerwehrhund und blieb in der Reifenschaukel stecken, die im Baum hing. Besorgt rannten die Fellfreunde zu ihrem Freund hinüber. Rubble, Zuma, Rocky, Chase, Sky, ich hab euch. Ich bin echt gut in diesem Spiel. Bürgermeisterin Gutherz war immer noch auf der Suche nach ihrem Handy. Und Henrietta wurde langsam ungeduldig. Oh, entschuldige, Süße, ich suche wirklich überall, aber ich kann mein Handy nirgendwo finden. Frau Bürgermeisterin, darf ich Ihr Handy benutzen? Meins ist verschwunden und meine Melonen sind auch weg. Kann mir jemand vielleicht sein Handy leihen? Katzi sitzt auf dem Dach fest und mein Handy ist verschwunden. Eure Handys sind auch weg? Das ist einfach ein Albtraum. Wir müssen unbedingt die Paw Patrol informieren, aber wie nur? Ach, Henrietta, du hast recht, ich kann joggen. Und ich habe ja noch immer meine Laufschuhe an. Also joggte sie los. Geradewegs zur Einsatzzentrale. Ryder! Ryder! Hallo, Frau Bürgermeisterin. Und, Meckerliese, was ist denn passiert? Was wollte denn die Ziege von Bauer Alfred hier? Aber das interessierte die Bürgermeisterin gerade nicht. In der ganzen Stadt sind Handys verschwunden. Wir konnten nicht anrufen, um es dir zu sagen. Die arme Katzi sitzt oben auf dem Dach. Herrn Pfeffers Melonen sind verschwunden. Und Henrietta ist fix und fertig, weil sie ihr Lieblingsspiel nicht spielen kann. Das klingt aber gar nicht gut. Und was hat Meckerliese da? Ryder nahm einen Zettel von den Hörnern der Ziege. Eine Nachricht von Bauer Alfred. Er hatte eine Autopanne auf einer einsamen Straße. Er findet sein Handy nicht. Noch ein verschwundenes Handy? Wir brauchen die Hilfe von allen Fellfreunden, um diesen Fall zu lösen. Aber kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol, wir haben einen ultimativen Einsatz. Ryder braucht uns! Marshall steckte immer noch in der Reifenschaukel fest, als die anderen schon in den gläsernen Fahrstuhl der Zentrale sprangen. Neben dem bereits jemand stand. Frau Bürgermeisterin Meckerliese, hallo. Alle Mann auf! Aber da war Marshall samt Reifen auch schon in den Fahrstuhl gerollt. Bello! Polo? Ich wusste nicht, dass die Bürgermeisterin und Megalise auch mitspielen. Gemeinsam fuhren sie hinauf ins oberste Stockwerk und schlüpften unterwegs in ihre ultimativen Einsatzanzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Als Polizeihunde! Das ging ja schnell, Fellfreunde. Überall in der Abenteuerbucht verschwinden Handys. Herr Jemine! Katzi! Und deshalb kann uns niemand anrufen. Oh nein! Keiner hat bisher gesehen, wer die Handys wegnimmt. Ha? Das klingt irgendwie unheimlich. Glaubt ihr, es ist ein Geist? Ich bin sicher, es ist kein Geist, aber es ist ein Rätsel. Deshalb ist das hier ein ultimativer Polizeieinsatz. Chase? Du als Polizeihund kannst das Team anführen. Wir müssen alle zusammenarbeiten, um den Fall zu lösen. Ihr müsst allen helfen, die in Schwierigkeiten sind und rausfinden, wer die Handys weggenommen hat. Diese Pfoten regeln das schon! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Das ultimative Polizeiauto von Chase war etwas ganz Besonderes. Es hatte zwei Motorräder an den Seiten, ein Boot und einen Hubschrauber. Und natürlich genug Platz für alle Fellfreunde. Im Nu war das Auto startbereit. Genauso wie Ryder, der auf einem Polizeiquad saß. Und gemeinsam rasten sie los. Sky, such mit dem Polizeihubschrauber nach Bauer Alfred. Ja, ich bin der Flughund. Sky hob ab, während der Rest der Paw Patrol als erstes zu Katis Hundesalon fuhr. Bin ich froh, dass ihr hier seid, Paw Patrol. Ich glaube, Katzi kann sich nicht mehr lange halten. Wir schaffen das, Kati. Marshall, nimm deine Leiter und hol Katzi darunter. Mach ich, Chef. Marshall startete eines der Motorräder, das über eine lange Leiter verfügte. Leiter hoch! Erleichtert sprang Katzi auf Marshalls Kopf und wedelte aufgeregt mit ihrem Schwanz in seinem Gesicht herum. Das kitzelt. Nichts passiert. Die beiden waren weich gelandet und Katzi sprang sofort in Katis Arme. Hast du etwas Verdächtiges gesehen, bevor dein Handy verschwunden ist? Nein, ich hatte nur gerade Körnerknacken gespielt. Ein tolles Spiel. Es ist das hier, oder? Ja, genau. Die Melodie ist cool. Aber du hast nicht zufällig jemanden herumlaufen oder herumschweben sehen, oder? Nein, niemanden. Tut mir leid. Dann ist unsere Arbeit hier erledigt, Freunde. Fahren wir rüber zum Rathaus. Mittlerweile war die Sonne untergegangen. Sky, siehst du Bauer Alfred irgendwo? Noch nicht. Es ist sehr dunkel hier draußen, aber ich werde weitersuchen. Was Bürgermeisterin Gutherz mittlerweile aufgegeben hatte. Stattdessen hielt sie ihrem Huhn zur Ablenkung einen Taschenrechner hin, was allerdings nicht wirklich funktionierte. Oh, seht ihr, wie sehr Henrietta ihr Körnerknacken vermisst. Sagten sie Körnerknacken? Das ist dasselbe Spiel, das Kathi gespielt hat, als ihr Handy verschwunden ist. Interessant. Mal sehen, was Herr Pfeffer weiß. Dessen Restaurant befand sich gleich um die Ecke. Herr Pfeffer, können Sie uns sagen, was hier passiert ist? Ich hatte gerade Körnerknacken gespielt, als ich hörte, wie meine Mülltonnen umfielen. Also ging ich hin, um sie aufzuheben und ließ mein Handy hier. Als ich zurückkam, waren mein Handy und alle meine Melonen weg. Körnerknacken und verschwundene Melonen? Vielleicht finden wir noch mehr Hinweise in der Nähe der Mülltonnen. Rocky, guck mal, ob du was mit deinem Suchgerät rausfindest. Geht klar, Chef. Ryder schaltete sein Pawpad ein. Sky, hattest du Glück? Ja, viel Glück. Ich habe Bauer Alfred gefunden. Klasse. Sag uns Bescheid, wenn du Hinweise findest. Verstanden. Bauer Alfred strahlte, als Sky neben ihm landete. Oh! Sky, ich freue mich mehr, dich zu sehen, als ein Schwein sich über frischen Schlamm freut. Ich auch. Also, was ist passiert? Ich bin diese neue Strecke gefahren, als plötzlich Melonen über die Straße rollten. Ha? Ich habe gebremst und ein Reifen ist geplatzt. Aber als ich wieder in meinen Wagen stieg, war mein Handy weg. Also habe ich Megalise losgeschickt. Chase, Bauer Alfreds Handy ist verschwunden, als er sah, wie plötzlich Melonen über die Straße rollten. Frag ihn, ob er zu dem Zeitpunkt gerade Körnerknacken gespielt hat. Ich würde nie ein Spiel spielen, während ich fahre. Obwohl ich es angemacht hatte, weil Megalise dieses lustige kleine Lied so gern hat. Sowas in der Art. Interessant. Suchgerät. Mit diesem Gerät konnte Rocky Spuren auch im Dunkeln erkennen. Und tatsächlich. Chase, ich habe Spuren gefunden. Sie sind wirklich klein. Können Geister Spuren hinterlassen? Diese Spuren riechen nach Melone. Folgt diesem Geruch. Die Paw Patrol verlor keine Zeit. Die Spuren und der Duft führen in den Wald. Dem sollten wir nachgehen. Nichts wie los. Viele Sterne funkelten am Himmel, als die Fellfreunde in den dunklen Wald hineinfuhren und vor sich plötzlich ein Licht entdeckten. Was ist das? Ein Geist? Ich glaube nicht, dass es ein Geist ist, Rubble. Es ist ein Handy. Fahren wir hinterher. Das leuchtende Handy bewegte sich auf und ab und zeigte ihnen so den Weg. Das Handyleuchten, es ist weg. Oh nein, der Melonenduft ist auf einmal auch weg. Und wir waren so nah dran, das Rätsel zu lösen. Echt schade. Wartet. Ich höre Musik. Folgen wir dem Klang. Chase hatte wirklich scharfe Ohren. Du hast recht. Jetzt höre ich sie auch. Ja. Ist das die Musik von Körnerknacken? Ja, so ist es. Und sie kommt aus dieser Höhle dort. Die Höhle befand sich am Rand einer Lichtung. Und aus ihr leuchtete es. Vorsichtig schlichen die Fellfreunde sich an. Es ist ein Waschbär, ein tanzender Waschbär. Jetzt verstehe ich es. Waschbären suchen nachts nach Nahrung. Deshalb hatte er es auf die Melonen abgesehen. Auf jedem Handy, das er mitnahm, lief gerade dieses Spiel. Der Waschbär muss das Lied wirklich sehr lieben. Die Melodie ist ziemlich cool. Ich wusste, es war kein Geist. Wir müssen die Handys zurückholen. Aber zuerst müssen wir den Waschbären irgendwie weglocken. Ich habe eine Idee, aber ich muss mir dein Pawpad ausleihen, Ryder. Kein Problem. Was hast du vor? Ganz einfach. Chase schaltete sein Megafon ein und hielt es an das Pawpad, das nun die Melodie abspielte, die der Waschbär so mochte. Alles klar, kleiner Waschbär. Tanzen wir zu Körnerknacken. Sofort kam der Waschbär aus seiner Höhle und tanzte mit Ryder um die Wette, während sich die Fellfreunde die Handys schnappten. Dann machten sie sich auf den Rückweg. Vielen Dank! Ihr seid die Besten! Danke, Fellfreunde! Dankeschön, Ryder! Oh, gern geschehen. Wenn ihr wieder mal ein Handy verliert... Ein Anruf reicht. Oder ihr kommt zu uns. Nochmals danke, Paw Patrol. Aber woher wissen wir, dass der Waschbär sich die Handys nicht nochmal holt? Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Hab mich drum gekümmert. Rocky hatte ein Handy in der Höhle gelassen und an der Wand befestigt. Jetzt konnte der kleine Waschbär tanzen, so oft und so lange er wollte.